Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Fußweg wird erneut saniert, Fahrerflucht in Steinke und spielfrei für HSG. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Philipp Moritz. Morgen findet die nächste Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung der Stadt Nienburg statt. Beginn ist um 17 Uhr im historischen Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Neuausrichtung des Nienburger Weihnachtsmarktes sowie die Ernennung des Ortsbrandmeisters der Feuerwehr Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Der Fußweg entlang des Fürser Mühlbaches im Nienburger Ortsteil Holtorf wird erneut saniert. Bereits Ende vergangenen Jahres wurde dieser gefräst. Mit dem Ergebnis sind Bürger und Politik jedoch nicht zufrieden. Es muss nachgebessert werden, berichtet Bernd Bade, stellvertretender Holtorfer Bürgermeister. Man hat ja im letzten Jahr begonnen, den Weg dort einmal wieder in Ordnung zu bringen, Gefahrenstellen zu beseitigen und das Ganze wieder vernünftig passierbar zu machen. Hat nur nicht ganz geklappt. Die Firma hatte ein paar Probleme bei der Umsetzung und deswegen sind da Nacharbeitungen durch die Firma notwendig und diese können ja jahreszeitbedingt jetzt nicht sofort umgesetzt werden, sondern muss man etwas warten. In der Zeit von Montag 16.30 Uhr bis Dienstag 6.30 Uhr kam es auf dem öffentlichen Parkplatz der Samtgemeindeverwaltung Steinke in der Rathausgasse zu der Beschädigung der Hauswand. Der Fahrer eines Kleinwagens verlor wegen der übertriebenen Fahrweise die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen die Hauswand und flüchtete anschließend. Die Polizei Steinke hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg steht in der Handball-Oberliga aktuell auf dem vierten Platz. Mit zuletzt 2 Siegen in Folge geht der Trend erkennbar nach oben. Auch die Verletzten werden weniger. Trainer Dirk Pauling kann allmählich auf den vollständigen Kader zugreifen. Kommendes Wochenende haben die Nienburger spielfrei. Trainiert wird dennoch fleißig, betont Coach Pauling. Wir werden ganz normal durchtrainieren, werden nichts reduzieren. Wir hatten ja Weihnachten Pause, jetzt haben wir gerade 6 Wochen trainiert und werden also ganz normal, werden vielleicht 1-2 andere Dinge mal ein bisschen andere Reize setzen, aber auf jeden Fall nicht zurückfahren. Wir müssen halt am Ball bleiben und zusehen, dass wir bis Ostern noch ordentlich Gas geben. Das nächste Spiel bestreitet Schwarz-Rot dann am 5. März zu Hause gegen die SG Börde Handball. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.